1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt Sexlügen. Folglich möchte ich gerne mit euch über eure Sexlügen sprechen, die ihr so in eurem Leben schon erlebt habt. Also, wie ihr andere Leute in Sachen Sex belogen habt, wie ihr euch in Sachen Sex belogen habt oder vielleicht seid ihr mal auf eine Sexlüge reingefallen. Schönstes Beispiel ist ja immer, ein Typ, so ein richtiger Macker, Macho, wird von einem absoluten Schuss abgeschleppt. Die gehen nach Hause, gehen ins Bett und dann erweist sich dieser absolute Schuss als ein Mann. Das ist natürlich dann die klassische Sexlüge. Also, wenn ihr gerne mit mir reden wollt zum Thema Sexlügen, egal in welcher Variation, dann ruft an 0800 220 5050 oder mailt uns hier unter domian@wdr.de und vergesst bitte nicht die Telefonnummer drauf zu schreiben. Die erste Anruferin heute Nacht ist unsere Jasmin und die Jasmin ist 19. Hallo Jasmin. Hallo. Hi. So, jetzt bin ich aber ganz gespannt, was du mir erzählst. Erzähl mir was. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das macht gar nichts. Wir kriegen das hin. Ja, ich lüge meinen Freund an. Du lügst deinen Freund in Sachen Sex an? Ja, genau. Und in welcher Beziehung? Ja, also ich spiele ihm immer einen Orgasmus vor. Wie lange geht das schon so? Seit 3 Monaten. Seit 3 Monaten. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt knapp 5 Monate zusammen. Aha. Also am Anfang hattest du einen Orgasmus? Nein, auch nicht. Aber da hat es mir noch ein bisschen mehr Spaß gemacht. Ach so, also da hattest du auch keinen Orgasmus, aber du hast es ihm noch nicht vorgespielt, so richtig. Ja, genau. Ja, und jetzt in den letzten 3 Monaten liegst du da stöhnend und japsend. Ja, und, genau. Und der arme Kerl denkt, wow, was bin ich ein toller Liebhaber oder so. Ja, aber ich weiß nicht, also eigentlich müsst das merken, weil das ist eine 2-Minuten-Sache, aber... Männer sind manchmal so blöd, die merken das überhaupt nicht. Ja, ich meine, ich denke, ich kann das auch ganz gut vorspielen, aber trotzdem, ich weiß überhaupt nicht, ob ich es ihm sagen soll oder nicht sagen soll. Wie alt ist denn dein Freund? Mein Freund ist 23. 23. Mhm. Hattest du vorher schon mal längere auch Beziehungen oder überhaupt eine Beziehung? Ja, eine. Und wie lief das da in Sachen Sex und in Sachen Orgasmus? Da lief das super. Da lief es super. Ja. Ah, das heißt also, du hast durchaus schon einen Orgasmus erlebt. Ja, doch. Kannst dich da gehen und fallen lassen und hast auch einen Orgasmus mit dir alleine, wenn du dich selbst befriedigst? Ja. Auch. Mhm. So, dann muss es ja wohl irgendwie an der Sexualität liegen mit deinem Freund und es muss an deinem Freund liegen, oder? Ja, aber das habe ich mir ja auch gedacht, aber wie soll ich ihm das beibringen? Ja, nee, sag's mir erstmal. Was meinst du, woran es liegt? Was macht er da falsch? Ich denke einfach, dass er, bei ihm ist das einfach Klamotten aus und dann auf Deutsch gesagt reinstecken und kommen und fertig über. Ja, die 230 Nummer. Genau, also der geht überhaupt nicht auf mich ein. Ja, und das war früher anders mit den Freunden, die du vorher hattest, die waren da anders drauf, die waren zärtlicher, da gab es ein Vorspiel und die haben sich auch auf dich eingelassen und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Mhm. So, Jasmin, das musst du ihm sagen, Mensch. Ja, aber wie soll ich Ihnen das denn sagen? Ich kann ja nicht hingehen. Du, Schatz, ich komme nicht. Doch, das kannst du genauso sagen. Und du kannst dem das auch sagen, hier, das ist mir alles viel zu mechanisch und das geht alles viel zu schnell. Wenn du in 2 Minuten kommst, na schön, aber ich komme nicht in 2 Minuten. Finde ich schon, dass du ihm das sagen kannst. Aber ich weiß nicht, ich denke mal nicht, dass er sich dann bessert, oder? Ja, dann wäre es aber umso schlimmer, wenn er sich dann nicht um dich bemüht. Das würde aber viel aussagen, was er für dich empfindet, wenn der viel für dich empfindet. Mhm. Ist das so? Hast du den Eindruck, dass er dich sehr gerne hat? Doch, eigentlich schon, ja. So, dann müssten bei ihm ja alle Warnsignale schrillen und er müsste sich denken, mein Gott, ich mache da was falsch, jetzt muss ich aber richtig mich verändern und muss es anders machen, damit der Jasmin das gefällt. Ja, aber ich denke auch so, manchmal, er müsste das eigentlich echt merken, dass mir das nicht gefällt und dass er vielleicht in Sachen Sex nur an sich denkt. Das finde ich allerdings auch, Jasmin. Das müsste der eigentlich merken. Mhm. Aber manchmal merken die Menschen diverse Dinge eben nicht und dann muss man sie darauf aufmerksam machen. Das ist ein bisschen traurig, dass er es nicht merkt, aber wollen wir ihm das mal verzeihen? wichtig ist, dass er sich hinterher verändert und dass er sich bemüht, es besser zu machen. Aber du musst es sagen, du musst es aussprechen. Ich muss das echt so ganz direkt sagen. Du musst es ganz direkt ihm klar ins Gesicht sagen. Ohne Umschweife, ohne Wenn und Aber, hier nach dem Motto, unser Sex bringt mir überhaupt nichts. Ist doch so, ne? Ist so, ne? Ja, genau. Du kommst da überhaupt nicht auf deine Kosten. Ich weiß nicht, ich habe ja auch überlegt, es mir vielleicht anders zu holen. Siehst du, so weit darf es doch gar nicht kommen. Ja, das weiß ich, aber bevor ich ihm sage... Nein, genau andersrum. Du musst es ihm erst sagen. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann... Dann hol es dir woanders oder mach Schluss mit ihm. Wie ist denn dein Gefühl zu ihm? Bist du, würdest du sagen? Das ist sehr groß, ja. Also, junge Liebe, große Liebe von beiden Seiten, dann muss das besprochen werden. Ja. Auch wenn du dich nicht traust und wenn es auch ein bisschen peinlich ist, aber das ist egal. Da muss man dann durch und da muss auch eine Frau durch. Da muss Frau durch. Okay? Ja. Alles Gute und toi toi toi, Jasmin. Ja, okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Klar, das war natürlich auch eine Sexlüge, ein vorgetäuschter Orgasmus. Logisch, vielleicht sogar die Sexlüge schlechthin, wenn die Frau keinen Orgasmus hat, aber so tut, als hätte sie einen. Also, Thema Sexlügen heute Nacht hier bei uns, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt und aus dem Nähkästchen plaudern möchtet, was da so alles schon bei euch schief gelaufen ist in Sachen Sex und ihr euch belogen habt, ihr belogen wurdet oder wie auch immer, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, ein Hinweis noch, schreibt nicht so sehr viel in die Mail, dann können meine Mitarbeiter im Hintergrund das schneller bearbeiten. Weiter geht es jetzt mit der... Ich frage mal meine Regie. Mit Martina. Martina ist 27 Jahre alt. Hallo Martina. Ja, hallo. Martina, Sexlügen ist unser Thema heute Nacht. Ja, genau. Also ich habe da so ein, was heißt Problem? Ja, das ist eigentlich auch ein Problem. Ja? Also ich bin seit 3 Jahren jetzt verheiratet, aber habe jetzt seit 1,5 Jahren ein Verhältnis mit meiner besten Freundin. Oh. Ja. Mit der allerbesten Freundin? Ja. Mit der du schon lange so eine Busenfreundschaft hattest? Ja, kann man so sagen. Wie lange schon? Ja, 4 Jahre. 4 Jahre. Kennst du die ja noch gar nicht so sehr? 3 Jahre verheiratet? Wie lange kennst du deinen Mann oder deinen Mann schon? Also wir sind seit 8 Jahren sind wir zusammen. Achso, die Freundin kam später. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass dein Mann davon nichts weiß. Genau, deswegen rufe ich auch an. Ist natürlich auch eine fulminante Lüge schlechthin und natürlich auch eine Sexlüge, ist klar. Ja. Ist deine Freundin auch in festen Händen? Nee, sie ist nicht in festen Händen. Ja. Wie kam es denn dazu, dass ihr beiden Mädels jetzt dieses Verhältnis angefangen habt? Ja, das ist eigentlich mehr oder weniger eine Dummheit gewesen. Wir waren auf einer Party gewesen. Ja, ein bisschen zu viel getrunken. Ja. Dann ein bisschen rumgeknutscht und so und hinterher, ja, Knallhart gelandet. Knallharten Sex. Ja. Hattest du vorher schon irgendwas mit Frauen? Nein, hatte ich nicht. Also war es das absolute Debüt für dich? Ja. Und für sie auch? Oder war sie erfahren? Nee, sie hatte auch noch nicht. Ja. Nun gut, nun kann man ja sagen, kann mal passieren im Suff und wie die Situation halt sich so ergeben hat. Aber nun läuft das schon seit 1,5 Jahren, sagst du. Ja, genau. Und 1 bis 2 Mal wöchentlich ungefähr. Mal mehr, mal weniger. Wie erklärst du dir das, dass es dann so sich entwickelt hat und so gleichmäßig stattfindet? Ja, das weiß ich nicht. Also ich habe am nächsten Tag, nachdem das eben das erste Mal passiert ist, habe ich mit meiner Freundin darüber geredet. Weil es war mir auch ein bisschen, sag ich mal, peinlich auch, was da gelaufen ist. Ja. Aber ich habe ihr auch ehrlich gesagt, dass es mir auch schon gefallen hat. Ja. Und sie hat mir dann auch ihre Meinung gesagt, dass sie auch eigentlich Spaß dran hatte. Ja. Und seitdem haben wir das dann so gesteigert. Gesagt, dann lassen wir das mal laufen, ist so ganz nett. Ja. Uns macht Spaß. Wie ist der Sex mit deinem Mann? Ja, zurzeit nicht mehr so. Hängt das damit zusammen? Ja. Das heißt, je mehr Sex du mit deiner Freundin hast, desto weniger Bock hast du auf deinen Mann? Genau, weil sie weiß eben mehr, was mir gefällt. So. Merkt dein Mann das, dass da irgendwie eine... Ja, dass du da ein bisschen so auf Distanz gehst und dich zurückziehst. Ja, er fragt wohl ab und zu, was mit mir los wäre und dann kommen dann eben so Ausreden, ja, Kopfschmerzen und so. Was auch mal so Sexlügen sind, was die Mädels so drauf haben, ja? Ja. Ja. Glaubt er das oder wittert er Ungemach? Wittert er, dass da irgendwas nicht stimmt? Ja, das weiß ich nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwie noch gar nichts gemerkt hat. Ja, also er hat aber noch nichts zu dir gesagt, ne? Nee. Es könnte auch sein, dass er denkt, dass du hast einen anderen Kerl. Könnte ja auch sein. Ja, das könnte eventuell auch sein. Mhm. Er hat deine Freundin, hat die nebenher noch Männerbeziehungen? Irgendwas, so Männersex-Sachen am Laufen? Oder bist du ihre einzige Sexualpartnerin? Das weiß ich nicht, aber... Wie, da redet ihr nicht drüber, ihr Frauen? Nee. Och, na ich meine, ihr seid beste Freundinnen, da bekakelt man doch irgendwie alles. Ja, okay, also sie hatte schon öfters Beziehungen gehabt, aber so in Sachen Sex oder so zieht sie sich zurück. Ach so, in Sachen Sex redet ihr nicht viel, Sex macht ihr nur miteinander. Genau. Na, das ist ja eine Freundschaft. Das ist ja eine Freundschaft. Würdest du denn sagen, dass du in diese beste Freundin verknallt bist? Oder ist das so eine reine... Ja, ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, ne? Das ist eine Freundschaft, das hat eine Qualität, da ist Sex. Bist du verliebt in sie? Nein, bin ich nicht. Und sie ist auch nicht verliebt in mich. Das ist einfach nur, weil es Spaß macht. Mhm. So. Dennoch, völlig wurscht, ob das nun ein Mann ist oder ob das eine Frau ist. Du gehst deinem Freund, deinem Mann, mit dem du 3 Jahre verheiratet bist, die Hälfte der Ehe, gehst du fremd. Ja. Und das ist nicht weniger schlimm, finde ich, dass du jetzt mit einer Frau fremd gehst, als würdest du mit einem Mann fremd gehen. Ist für mich die gleiche Geschichte. Hast du kein schlechtes Gewissen? Doch, habe ich. Und was überlegst du, wie das so weitergehen soll? Du kannst es ja nicht so weiterlaufen lassen einfach. Ja, das weiß ich ja, deswegen rufe ich ja auch an. Ich weiß nicht, was ich machen soll, ob ich ihm das jetzt sagen soll, aber ich weiß nicht, wie ich es ihm sagen soll. Mhm. Sind die beiden auch so befreundet? Ist sie oft bei euch zu Hause und kennt sie deinen Mann gut? Macht ihr oft zu dritt vielleicht auch was zusammen? Nicht oft, also mein Mann und sie können sich nicht wirklich leiden. Ach so. Und deswegen ist sie auch nicht oft bei mir. Ich gehe immer dann zu ihr hin. Ach so, das heißt, da ist schon so eine Grundspannung zwischen den beiden. Ja. Also das ist nicht so ein gutes Verhältnis. Ist sie eifersüchtig auf ihn oder ist ihr das völlig egal, dass du mit ihm verheiratet bist? Also egal ist es ihr nicht, aber sie ist nicht eifersüchtig. Sie sagt mir nur ab und zu, irgendwann muss ich es ihm wohl sagen, weil sie weiß auch, dass ich ihm das jetzt verheimliche. Ja. Ach, sie sagt sogar zu dir, du sollst es ihm irgendwann sagen. Ja. Aha, mit welchem Ziel? Hat sie die Hoffnung, dass dann die Ehe kaputt geht und sie dich ganz für sich alleine hat? Nein, ich denke mal, dass sie Angst hat, dass das irgendwie von hinten rum irgendwann mal rauskommt und dass ich dadurch Probleme kriege. Verstehe. Würde sie denn mit dir richtig zusammenleben wollen? Das weiß ich nicht, aber ich denke mal. Also du glaubst, dass sie mehr in dich verliebt ist als du in sie? Ja. Das deutest du aber nur so. Gesagt hat sie das noch nicht? Gesagt hat sie das nicht, aber ab und zu macht sie wohl mal so Andeutungen. Ja, ja. So, jetzt spielen wir mal den Fall durch. Du erzählst es deinem Mann. Ja. Du kennst ihn besser als ich. Ich kenne ihn gar nicht. Wie wird er vermutlich reagieren? Was meinst du? Ja, das weiß ich ja nicht. Also, entweder wird er vielleicht wird er sogar sagen, ja, lass uns einmal zu dritt, aber... würde sich, aber da glaube ich nicht dran. Also das wäre, ich glaube, der beste Fall, was da noch passiert. Das wäre das Beste, was passieren könnte. Würdest du es machen? Nee. Nee. Nein. Und deine Freundin dann wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee, auch schon alleine, weil die sich nicht leiden können. Klar, insofern ist das natürlich gar kein Thema, wenn die sich nicht leiden können. Also, ich finde natürlich auch, da gibt es gar nichts zu diskutieren, gar nichts zu debattieren, dass du ihm das sagen solltest und sagen musst. Stell dir ja wirklich mal vor, das kommt irgendwie anders raus. Aber nicht nur deshalb, sondern einfach, weil es kein korrektes Verhalten ist. Und du möchtest ja auch nicht, dass man mit dir so etwas macht. Ja, das stimmt. Stell dir vor, er hätte irgendeine Sache schon 1,5 Jahre laufen und würde es dir nicht sagen. Und das ist ja sehr schlimm. Du riskierst natürlich alles. Ne? Es kann auch sein, dass er sagt, okay, das war's dann, tschüss Mädchen, ich habe keinen Bock mehr. Kann das sein? Ja, davor habe ich ja Angst. Deswegen traue ich mich das auch nicht, ihm zu sagen. Gut. Weil ich habe Angst, dass er sich scheiden lässt. Die Angst ist natürlich berechtigt, aber du hast es dir ja eingeborgt. Ja. Ne? Und jetzt gibt es keine tolle, ganz ideale Lösung, da rauszukommen. Würdest du denn ihm ein Angebot machen? Würdest du denn sagen, pass auf, ich habe das jetzt gemacht, mir tut es ja leid, dass ich dich hintergangen habe, ich bin bereit, das sofort abzubrechen für unsere Beziehung. Wäre das so? Oder ja, das würde ich machen. Das würdest du machen? Ja. Obwohl du gar nicht so richtig Bock hast, im Moment mal mit ihm zu schlafen? Ja. Liebst du ihn denn so? Kann man das sagen? Ist es nach wie vor eine gute, tiefe Liebesbeziehung? Ja, ist es. Ja. Gut, okay, das ist ein Angebot, finde ich. Wenn du sagst, ihr, ich... ich entschuldige mich, ich finde, das ist beschissen, was da gelaufen ist, aber ich lasse es sein. Aber ich sag dir jetzt die Wahrheit. Geh an die Sache so ran, das finde ich in Ordnung. Ja, das ich versuch's. Ja, mit allen Risiken, die damit verbunden sind. Und vielleicht lernst du auch aus dem Fall so für dich, dass du später solche Sachen nicht wieder so einfädeln lässt. Mhm. Denn hinterher steht man immer da und muss es ausbaden. Hm? Ja, okay. Martina, alles Gute. Ja, kann Tschüss. Ich noch ein Autogramm haben? Ja, dann leg bitte auf und wir rufen dich an wegen der Anschrift. Ja, okay. Tschüss. Dankeschön. 0800 220 5050. Das ist unsere heiße Nummer hier heute für unser heißes Thema Sexlügen. Wenn ihr mir von euren Sexlügen erzählen wollt, was ihr so in Sachen Sex schon gelogen habt, wie ihr belogen worden seid, wie ihr vielleicht in eine Lügenfalle geraten seid von jemandem, dann meldet euch bei mir. Telefonnummer 0800 220 5050. Jetzt ist Susan hier. Oder Susanne. Hallo. Hallo, wie soll ich sagen? Susanne. Du bist 22, ne? Ja. Die dritte Frau heute. Hey. Die dritte Frau? Alle guten Dinge sind drei. Daraus wollen wir natürlich nicht schließen, dass die Frauen in Sachen Sex am meisten lügen. Nein, auf keinen Fall. Nein, nicht wirklich. Nee, aber wirklich. Man sagt, man könnte eher so sagen, man hält über die Klappe der Liebe willen. Ist das bei dir so? Ja. Erzähl mal, genau. Also es ist einfach die Sache, ich bin jetzt ja 2 Jahre mit meinem Freund zusammen und dann fing das irgendwie an, so ja, mal so Rollenspiele. Mhm. Und mit der Zeit ist das dann so eskaliert, dass er wirklich so einen Fetisch entwickelt hat, so mit Züchtigen und sowas alles. Mit Züchtigen? Ja. Mit Schlagen? Ja. Das heißt, du bist in der Rolle der Untergebenen? Ja. Und er schlägt dich in diesem Rollenspiel? Ja. Wie schlägt er dich? Ja, ist ganz verschieden. Also mal mit einem Kleiderbügel, mal mit einem Ledergürtel. Ein Kleiderbügel? Ja. Wohin? Auf den Hintern. Auf den Hintern. Mhm. Heftig? Nee. Aber immerhin schlägt er zu. Ja. Mhm. Was muss er noch? Was musst du noch machen? Oder was macht er noch? Ja, das läuft dann so ab, so von wegen so, ich das Schulmädchen, er der Lehrer. Mhm. Und sag uns da mal ein Beispiel. Es läuft dann immer so mehr oder weniger gleich, aber ich meine, es ist nicht immer nur so. Aber er hat halt dementsprechend schon einen Raum eingerichtet. Und also, ja. Was befindet sich in dem Raum? Ja, so mehr oder weniger so halt Utensilien. Und welche Utensilien sind das? Ja, diese ganzen Schulmädchenklamotten, sein... Schulmädchenklamotten? Ja. Das heißt, du musst dich dann anziehen wie ein kleines Schulmädchen? Ja. Mit kleinen Turnister und Kniestrümpfchen und sowas? Ja, so ähnlich, ja. Und dann? Jo, dann geht das dann halt los, so von wegen so, du hast ja schon wieder dieses und jenes gemacht und schämst du dich nicht und... Mhm. Ja. Und dann spielt er so eine Lehrer-Schüler-Situation und ab und zu kriegst du noch eine gescheuert. Ja. Und das erregt ihn dann. Ja. Ist er dann in diesem Rollenspiel, zieht er sich auch an wie ein Lehrer oder steht er dann nackt vor dir? Er steht dann eher schon so als Lehrer vor mir, aber dann, ja. Nach und nach steht er irgendwann dann nackt vor dir. Ja. Endet das Ganze immer dann mit Geschlechtsverkehr? Ja. Mhm. Ist dieser Geschlechtsverkehr auch sehr, ich sag jetzt mal, rabiat und eher brutaler? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also so, dass du davon, so wie du jetzt auch klingst, gar nichts davon hast? Ja, so ist es. Dir macht das überhaupt keinen Spaß? Nee, überhaupt. Kein Stück. Kein Stück. Stück. Aber es ist halt die Sache, er kann auch anders sein. Er ist eigentlich so lieb, er gibt mir im Grunde genommen alles, er liest mir alles von den Augen ab. Mhm. Glaubt er denn, spielst du ihm das so vor, unser Thema heißt das ja, spielst du ihm das so vor, als würde es dir Spaß machen? Ja. Also er glaubt, dass es alles... Ich will ihn ja nicht verlieren, das ist ja die Sache, ich will ihn einfach nicht verlieren. Mhm. Er ist mir so wichtig, er gibt mir, also wenn er nicht gerade diesen Spleen hat, sage ich mal, gibt er mir so viel, er liest mir wirklich alles von den Augen ab, Wie oft gibt es denn diese Sexualität? Wie oft passiert das? 2-3 Mal im Monat. Das ist schon, reicht dir dann schon dicke, ne? Ja, natürlich. natürlich. Ja. Gibt es nebenher auch normale Sexualität? Ja, klar. Das schon? Mhm. Ja. Mhm. Aber dann irgendwann überkommt es ihn wieder und dann musst du mit in das Zimmer. Ja. Mehr oder weniger. So ja. Was ist in dem Zimmer noch? Sind da auch so SM-Utensilien? Also was ich jetzt, dass er dich an ein Kreuz bindet oder irgend sowas? Nee, gar nicht. Das ist halt, ja, keine Ahnung, so Schuldenke. Und das ist dann, das ist sein Ding? Ja. Das ist sein Fetisch? Ja. Ja. Ja. Dieses absolute Schulmädchen-Ding. Ja. Sonst gibt es keine Kleidung, die du anziehen musst, außer diesem Schulmädchen-Ding? Nein. Mhm. Wie lange dauert denn dann immer so ein Rollenspiel? Stunde, anderthalb Stunden. Und dann denkst du, guckst auf die Uhr und denkst, hoffentlich habe ich es bald hinter mir. Ja, natürlich. Und spielst du ihm dann auch einen Orgasmus vor? Ja. Ich tue ja wirklich so, als ob das auch voll mein Ding wäre. Also Susanne, da setzt meine Kritik bei dir ein. Ja, aber was soll ich denn machen? Ich finde, man kann jetzt deinem Freund nicht mal einen Vorwurf machen, weil der weiß ja gar nicht, was los ist. Warum machst du denn den Mund nicht auf? Du sagst, du hast Angst, ihn zu verlieren. Bist du sicher, dass du ihn verlieren würdest? Wenn du sagst, das ist überhaupt nicht mein Ding, das ist mir richtig ekelhaft. Du sagst sonst, der wäre so lieb zu dir. Der trägt dich auf Händen, das sagst du so. Ja. Der liebt dich. Ja. Ja. Wenn der Mann dich wirklich liebt, garantiere ich dir, Susanne, dass der aus allen Wolken fällt, wenn du sagst, das mag ich überhaupt nicht. Und das wird dem weh und leid tun, dass er es mit dir gemacht hat. Ja, ich habe trotzdem Angst davor, weil ich will ihn ja auch eigentlich gar nicht enttäuschen. Ja, aber du enttäuschst ihn im Prinzip jetzt schon dadurch, dass du ihm belügst. Du belügst ihn ja. Wenn ich dein Freund wäre, ich stelle es mir gerade mal so vor, und würde das im Nachhinein erfahren, dass du mir das vorgespielt hast, wäre ich sauer auf dich. Da würde ich immer sagen, hey, immer, was haben wir denn für eine Beziehung? Ich will, dass wir eine gute Beziehung haben, wo man immer alles sagt. Und du spielst mir da jetzt schon seit, wie lange geht das jetzt schon? Ich würde sagen, so halbes bis dreiviertel Jahr. Ein Dreivierteljahr so Sachen vor und ich denke, dir geht es gut dabei, aber dir geht es gar nicht gut dabei. Wäre ich stinksauer erstmal. Ja, aber es ist halt die Sache, ist für mich, ja, es ist irgendwo eine Notlüge. Ja, aber ich verstehe die Not nicht. Du hast ja noch gar nicht ein einziges Mal ausprobiert, ihm die Wahrheit zu sagen und kennst überhaupt gar keine Reaktion. Ich habe einfach Angst davor. Ja, das verstehe ich, aber ich möchte dir die Angst nehmen, weil ich... Ja, aber man weiß ja auch gar nicht, was er da macht, wenn ich nicht mehr herhalte. Du denkst, dass er dann irgendwie fremd geht und sich das woanders holt? Ja, auch. Mhm. Aber das muss man doch in einer Beziehung, in einer guten Beziehung, alles besprechen, Susanne. Sonst, Ich habe halt auch Angst davor, dass er sich dann an kleinen Mädchen vergreift. Ach, so weit geht die Angst. Ja. Soweit geht die Angst. Hast du ihn da schon genauer beobachtet, dass er... Nein, aber ich meine, wie kommt man denn allein schon auf den Gedanken, irgendwie so ein Schulmädchen-Fetisch auszuleben? Mhm. Ich meine, da muss man doch schon irgendwo auf den Gedanken kommen. Mhm. Mhm. Na gut, dann kann man vielleicht sagen, das ist wirklich nur im Rahmen eines Rollenspiels. Ich würde es nicht verharmlosen, um Gottes Willen. Ich weiß es nicht. Aber auch das muss man in einer Beziehung besprechen. Ja, natürlich, aber man weißt du, dann auch nicht, wie er dann wirklich reagiert. Weißt du, Susanne, selbst nehmen wir mal an, wir wollen es nicht hoffen, dass er diesbezüglich gestrickt ist. Ist das auch noch keine Garantie, dass es nicht doch auch noch irgendwie anders ausleben würde wollen, wenn ihr es denn auch spielt, weißt du? Ja. Also da würde ich jetzt wirklich die frontale Offenheit fahren und auch dieses thematisieren. Ich würde denen auch sagen, pass auf, ich habe richtig Schiss, dass du irgendwie pädophil drauf bist, dass du auf kleine Mädchen stehst. Stimmt das? Hm. Lass uns darüber reden. Und ich würde ihm auch immer wieder signalisieren, dass du zu ihm stehst. So, du liebst ihn ja sehr. Dass du ihn jetzt nicht aus Empörung verlässt, sondern dass ihr dann gemeinsam etwas unternehmt. Aber ich würde mich auf keinen Fall mehr weiter in diese Spirale. Ich meine, ein Dreivierteljahr ist eine Menge Zeit, aber es geht noch. Stell dir mal vor, du machst das ein paar Jahre mit. Da gehst du ja auch vor die Hunde. Nicht vielleicht direkt vor die Hunde, aber das ist schon eine extreme Belastung für die Beziehung, wenn du da sowas mitmachst. Ja, natürlich, aber ich sag mal, wenn ich nicht mehr herhalte, wer weiß, was dann passiert. Ich habe da einfach Schiss vor. Ja, das verstehe ich ja auch. Das ist ja auch gut und ich finde auch ehrenwert, dass du so denkst. Aber ich glaube nicht, dass das eine Lösung ist. Die Lösung ist, ich sage immer das auf der Basis dessen, dass ich glaube, dass ihr beide euch liebt. Die Lösung ist immer, dass man das ausspricht und dass man das gemeinsam versucht hinzukriegen. Und wenn man das nicht gemeinsam schafft, dass man sich von außen professionelle Hilfe holt. Weißt du, du unterstützt doch letztendlich, nehmen wir mal an, er hätte so eine Veranlagung. Letztendlich unterstützt du sie durch dein Rollenspiel. Ja, aber ich sag mal, Ich weiß, du sagst lieber... Vielleicht kann ich dadurch halt noch Schlimmeres verhindern. Vielleicht. Aber vielleicht brennt sich das dadurch auch noch immer mehr ein und irgendwann bricht er eh aus und macht dann irgendwas. Ich finde es nicht die richtige Lösung. Ich würde ja gerne mal... Ich merke, dass du skeptisch bist. Ich sag dir das ja nur so als meine Meinung. Du weißt vielleicht, dass ich immer einen Psychologen im Hintergrund habe. Mhm. Wenn du möchtest, biete ich dir an, kann dir mein Psychologe, der Peter, auch noch seine Meinung sagen zu dem Fall und zu dir. Und dann kannst du einfach auch für dich entscheiden und auswählen, was du für richtig hältst. Also ich glaube schon, dass ich, also ich denke mal schon, dass ich jetzt wohl schon zu ihm hinfahren werde. Also ich bin gerade bei einer Freundin und ja, wir haben da halt so drüber geredet und sie sagt halt so, ja komm, mach und ruf an und ja. Also wenn du das Gespräch noch haben möchtest, biete ich es dir gerne an mit dem Peter. Ja, also ich denke mal, dass ich dann jetzt direkt hinfahre und dann mal mit ihm reden werde. Okay. Ich wäre interessiert, was raus geworden ist. Schick uns doch mal eine Mail die nächsten Tage. Kann ich machen, ja. Das fände ich sehr gut. Liebe Susanne, alles Gute und alles toi, toi, toi. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Melissa, es rufen nur Frauen an. Ich bin ganz baff. Melissa. Ach, die Männer trauen sich wieder nicht. Melissa, 20 Jahre, hallo. Bist du da? Ja, hallo. Ja, ja. Ich bin da. Ja, auch eine Frau. Ja, ich meine, die Susanne gerade war ja nur auch ein Opfer letztendlich. Also das war keine aktive Lügnerin in dem Sinne. Wie ist es bei dir? Es geht schon im selben Bereich. Also ich kann daran so ein bisschen anschließen. Mhm. Allerdings ist es bei mir eine abgeschlossene Sache. Ja. Also ich habe jetzt kein aktives Problem mehr, sag ich mal. Ja. Also ich denke nur, es ist schon relativ krass, was bei mir abgelaufen ist und vielleicht mal wert zu erzählen. Erzähl. Ich war bis zum Ende des letzten Jahres halt in einer dreijährigen Beziehung und wir haben irgendwann mal beschlossen, dass wir eine offene Beziehung führen. Mhm. Im Nachhinein, also es kam von mir aus die Idee, im Nachhinein weiß ich, weil ich in der Beziehung nicht glücklich war und irgendwie was Neues gesucht habe. Mhm. Und wir kamen auf die Idee, mit seinem besten Freund und dessen Frau vielleicht mal was zu machen. Mhm. Haben den Vorschlag gemacht und sie war halt dagegen. Mhm. Er war aber Feuer und Flamme, weil er im Bett auch, sag ich mal, ein bisschen kurz kam. Ob das immer noch ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall habe ich mich dann mal alleine mit ihm getroffen und wir haben ein bisschen rumgemacht, aber noch nicht miteinander geschlafen. Mhm. Es kam allerdings unglücklicherweise direkt am selben Tag raus, weil wir haben dann auch ein bisschen übers Internet halt Cybersex dann so gehabt und als er sich irgendwie mal nachmittags dann hingelegt hat an dem gleichen Tag noch, ist sie am Rechner gegangen und hat halt alles gelesen, weil er nichts gelöscht hatte. Also bei dir, mit deinem Freund war das ja nicht das Problem, weil ihr entschieden hattet, alles ein bisschen offener zu gestalten. Genau, ich habe ihm das dann auch an dem Abend gesagt, dass ich halt bei seinem Kumpel war und dass da was gelaufen ist. Und das war okay für ihn? Das war in Ordnung, er war ein bisschen platt, aber... Aber die Frau, für die war das nicht okay? Nee, für sie war es halt überhaupt nicht okay. Also total eifersüchtig und die hatten wohl auch mal versucht, eine offene Beziehung zu führen, es hatte nicht geklappt. Mhm. Wie hat sich dann alles weiterentwickelt? Ja, es gab natürlich erstmal riesen Ärger, ist klar. Und wir haben uns dann aber ausgesprochen und ja, damit war für sie eigentlich das Thema gegessen und für meinen damaligen Freund sowieso auch. Mhm. Für mich und ihn allerdings nicht. Das heißt, da kommt noch ein dickes Ende. Ja, es kam dann ein ziemlich dickes Ende. Also wir haben uns dann nochmal getroffen, um dann mal zu beraten, wie das jetzt weitergehen soll, weil wir beide doch irgendwie dann doch das ein bisschen weiterführen noch wollten. Ja, weil er schön rattig aufeinander wart. Ja, kurzum gesagt, genau. Ja. Und haben dann gesagt, ja, in Ordnung, wir treffen uns und haben was miteinander, aber rein auf sexueller Basis. Mhm. Und das ist dann auch passiert und öfter? Das ist auch passiert und hinter dem Rücken unserer beiden Partner quasi. Achso, du hast es dann deinem Partner auch nicht erzählt? Nee, ich habe es meinem auch nicht erzählt, weil er mich gebeten hatte, ihm das nicht zu sagen. Und das ist dann eine Weile gelaufen? Das ist eine Weile gelaufen, mir war da auch nicht wohl bei, aber wie gesagt, ich war in meiner Beziehung sowieso nicht glücklich und irgendwie habe ich das dann schon gemacht. Mhm. Ja, und dann kam halt der Fall, dass wir uns irgendwie ein bisschen in der verguckt haben. Aha. Und aus Sex wurde Liebe. Oder verliebt sein? Wir waren schon verliebt ineinander, ja. Mhm. Und waren aber, wie gesagt, immer noch beide in einer Beziehung. Mhm. Ja, und er konnte sehr gut mit Worten umgehen und hat mir immer Honig um Bart geschmiert und am Anfang mir auch immer alles schon erzählt und wie wichtig ich ihm bin, keine Ahnung, mir das Gefühl vermittelt, dass ich ihm halt viel mehr geben kann als seine Frau ihm. Ja. Und ich habe mich halt dann da so richtig reingesteigert, sag ich mal. Weil ich halt irgendwie eine Hoffnung gewittert habe, aus meiner Beziehung rauszukommen und was Neues. Wie ist es dann, wie ist es eskaliert und durch was? Eskaliert ist das Ganze dann, als wir mal überlegt hatten, mal so ein bisschen SM-Spielchen auszuprobieren. Das fanden wir beide ganz interessant, so Bondage oder so. Das war wohl ganz nett, ja. Und ich habe mich dann auch ganz gerne in der Devotenrolle gesehen. Ja. Das war auch am Anfang ganz lustig und hat auch Spaß gemacht und war mal eine interessante Erfahrung. Das Problem war nur, dass er sich dadurch total mächtig gefühlt hat und das auch auf die komplette, den kompletten Rest der Beziehung halt projiziert hat. Auf eure Beziehung? Ja. Ist da was Schlimmes vorgefallen? Was Schlimmes in dem Sinne, ja, weiß ich nicht. Es ist halt total ins Maßlose überstiegen. Also ich habe alles gemacht, was er gesagt hat. Das hieß, wenn er gerufen hat, wenn er angerufen hat, bin ich hingefahren. Ach so, also über das Sexuelle hinaus, dann, ne, hast du dich ihm völlig untergeordnet? Ich habe mich, ja, ich habe mich vollkommen untergeordnet. Obwohl du noch immer in deiner Beziehung warst und obwohl ich er war immer noch in meiner Beziehung. Er hatte seine Frau noch. Wann hat es denn dein Freund dann mitbekommen? Gar nicht. Ach, gar nicht? Er weiß das bis heute nicht. Aber du hast dich von deinem Freund inzwischen getrennt? Ja, ich bin seit letztes Jahr November bin ich von ihm getrennt und ich habe ihm das bis heute nicht erzählt. Ja, und er weiß halt nur von diesem einen Mal, wo halt auch die Frau seines Freundes von weiß. Hoffentlich hört er nicht zu heute Abend. Ich denke nicht, sonst werde ich wohl bald einen Anruf kriegen. Wie ist es denn dann beendet, wie hat sich die Sache beendet zwischen dir und dem Lover? Also es irgendwann, ich meine, ich bin nicht ganz dumm gewesen, auch wenn ich ziemlich verblendet war und ja, der Mensch lebt ja von seinen Träumen, Illusionen und Selbsttäuschungen. Ne? Mhm. Irgendwann habe ich gedacht, es kann wirklich nicht sein, dass ich quasi zweimal am Tag irgendwo zu ihm hinfahre für 5 Minuten auf dem Parkplatz, ihm einen runterhole, ihm einen blase bis zum geht nicht mehr und dann wieder abhaue. Selber, dass er jetzt rücksichtslos wird, ist ihm ein Scheiß interessiert. Also der hat dich wirklich so benutzt, ne? Der hat dich er hat mich absolut benutzt. Alltags Sexsklavin benutzt. Ja, kann man zack, zack, komm dahin, Hose auf und ran, Mädchen, und dann tschüss. Und immer, wenn er wollte, musstest du springen. Ja. Und dann hast du aber irgendwann für dich die Notbremse gezogen und hast gesagt, jetzt, ich mach's nicht mehr. Ja. Ging das so einfach? Nein, das war natürlich alles, sowas ist natürlich immer eine Überwindung. Ne? Aber irgendwann musste ich mal wirklich mir klar werden, habe ich wirklich noch was davon? Ja. Nein. Weder im sexuellen Bereich, ich bin total zu kurz gekommen, ich hatte überhaupt gar keinen Bock mehr. Ja. Irgendwann war ich total angeekelt. Noch habe ich mir dann selber mal klar gemacht, dass er seine Frau niemals verlassen wird, egal was er erzählt. Das heißt, die beiden sind heute auch noch zusammen? Die heute sind heute immer noch zusammen, ja. Wie hat er darauf reagiert, als du gesagt hast, ich will nicht mehr? Ja, er ist ziemlich aus allen Wolken gefallen. Aber er hat dich nicht weiter unter Druck gesetzt oder irgendwas getan, er hat es dann auch akzeptiert? Er hat es akzeptiert, ja, allerdings, also ich hatte dann, im Vorfeld habe ich dann schon versucht, mich zurückzuziehen. Ja, also interessant, ist so eine doppelte Lüge, ne? Die Lüge einmal deinem ehemaligen Freund gegenüber, dass du es ihm nicht gesagt hast. Und dann die Lüge, dass du dich da auch in eine Rolle hast drängen lassen, die dir eigentlich nicht gemäß war, von der du nichts hattest. Ganz genau. Am Anfang war es halt okay. Er hat sich halt um mich bemüht, wir hatten Spaß am Sex und es war so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Und dann ist es halt irgendwie alles aus dem Ruder gelaufen. Das ist ja nur eine extreme Erfahrung, die du da gemacht hast. Ist das so eine Erfahrung, wo du sagst, ich bin ja erst 20, aber da habe ich jetzt so viel daraus gelernt, das passiert mir hundertprozentig nicht nochmal? Ja, natürlich. Also ich sehe das sowieso so, egal was mir passiert in meinem Leben und egal welche Entscheidung ich treffe und was das für Konsequenzen hat, ich bereue nichts, weil ich ziehe aus allem meine Lehre und alles bringt mich nur weiter. Ja, das finde ich eine gute Einstellung, Melissa. Schön, okay. dass wir haben reden können. Und ich wünsche alles Liebe und alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Sexlügen. Und wieder eine Frau, die heißt Lara. Die ist 23. Hallo. Ja, hi. Hi. Ja, bei mir ist es mal ein ganz anderes Ding. Sexlügen, also ich habe überhaupt keine wilden Sexgeschichten. Das Ding ist, ich habe gar keinen Sex. Noch nie gehabt und Aha, noch gar nichts? Nee, überhaupt nicht. Auch nicht Händchen halten, Petting? Doch, ja, ein bisschen rumknutschen mal. Aber das wie weit ging das Knutschen? Also mit Kuss und Zunge reinhängen und so? Ja, das schon. Das schon, ja. Aber man ist angezogen geblieben dabei. Ja, und auch in der Öffentlichkeit geblieben. Also jetzt nicht so ein stille Kämmerlein und ab geht's. Ja. Nee, das ist so, das mit der Sexlüge bezieht sich jetzt einfach darauf, dass ich dann, wenn mich Bekannte oder Freunde, also flüchtige Freunde, sag ich mal, fragen, ja, wie ist denn das bei dir? Wann war dein letzter Freund? Dass ich dann halt sage, ja, ich hatte da mal einen, ich werde nicht konkret, ich sag jetzt nicht irgendwie, dass ich im Moment einen habe, aber ich will mir halt da nicht die Blöße geben und sagen, nee, ich hatte noch nicht. Verstehe, also du lässt schon so eine gewisse Erfahrung raushängen. Ja, ja, es ist, ich finde es auch nicht gut. Ich will es auch eigentlich nicht. Also eigentlich würde ich hier sagen, Leute, ich bin junge Frau, yippie, ja, yay. Ja, ja. Aber weißt, in dieser extrem sexualisierten Welt, in der wir leben, wo alle 12-Jährigen schon unter Druck stehen, jetzt müssen wir endlich mal das erste ja, Mal. Ja, genau, aber ich will... Ist das natürlich, ist das natürlich schwer zu sagen, ich bin 23, na und, ich bin noch Jungfrau. Ich finde es okay, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ja, ich finde es auch okay. Absolut, also lass dich da bloß nicht irgendwie Jeck machen. Ja. Wie, aber dennoch, Frage, man ist ja ständig konfrontiert mit Sexualität, Erotik und so. Wie kommt es, dass es noch nicht passiert ist? Also ich habe bei mir festgestellt, es gab natürlich schon mehrere Anwärter, so ist es nicht, die dann auch irgendwie Annäherungsversuche gestartet haben. Dadurch ist es halt auch zu diesem Küssen gekommen. Aber ich kriege halt dann immer Angst. Ich mache dicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich schreiend wegrenne, aber ich sag dann einfach, stopp, bisher noch nicht weiter, Freundschaft ist okay. Aber ich habe keinen Bock auf irgendwelche intimen Erfahrungen mit dir. Wie kommt das? Ich weiß es nicht. Wenn ich es wüsste, hätte ich ja ein Problem weniger. Vielleicht, ja, vielleicht. Nicht unbedingt. Aber man wäre ein Stück weiter, sagen wir so. Ja, also ich habe... Hast du dich auch noch nie verliebt? Doch. Das schon? Doch, regelmäßig. In Männer oder in Frauen? In Männer. In Männer. Hast du sexuelle Bedürfnisse? Ja. Das schon. Befriedigst du dich selbst? Ja, ab und zu. Das schon, ja. Ja. Das ist alles... Finde ich auch gut. Wenn du jetzt gesagt hättest, nein, das mache ich nicht, dann fände ich das schon wieder ein bisschen komplizierter. Ist doch normal. Also, ja, finde ich auch, aber es gibt schon Menschen, die das nicht tun, die ihre Probleme damit haben, die begründet sind irgendwo die Probleme, die kann man ja gar nicht runterspielen. Ja. Nee, ich weiß, also vielleicht liegt es ein bisschen an der Kindheit, geschiedene Eltern, seit ich eins bin, meine Mutter hatte viele Freunde, mit denen ich überhaupt nicht klar kam, aber sonst... Aber es gibt jetzt nicht irgendwie einen religiösen Hintergrund, dass du sagst, ich will als Jungfrau in die Ehe gehen oder sowas? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Also wenn jetzt Mr. White kommt und es schafft, mich zu knacken, dann bin ich absolut bereit... Ich nenn's mal so, weil ich habe echt diesen harten Kern, da muss man sich so ganz, ganz langsam durchbohren. Weißt du, dass mich das absolut erstaunt, dass es bei dir so ist? Aufgrund dessen, wie du klingst und wie du sprichst. Du sprichst extrem selbstbewusst. Ja. Du hast auch, ich finde, eine sehr, sehr, ja, erotische Stimme. Oh, eine gute Stimme. Ja, finde ich. Ja, finde ich schon. Und wenn ich habe gerade so ein Bild vor Augen, dass es eine sehr, auch im Erotischen eine sehr selbstbewusste junge Frau ist. Ja, also ist ja nicht so, als wenn ich jetzt ein totale Loser wäre im Leben, ja. Ne? Nur weil ich halt keinen Sex habe. Aber es ist dir dann doch peinlich, vor Freunden und Freundinnen zu sagen, hier, ich hatte noch nie. Ja, natürlich, weil ne, das ist ja so ein Ding, irgendwie hat jeder schon alle möglichen Erfahrungen gemacht mit 4, 5, 6 Partnern auf einmal und dann stehe ich da und sage, ja, ich habe da mal ein bisschen rumgeknutscht, das war es dann. Hat dir das Knutschen eigentlich gefallen? Beim ersten nicht, da wurde ich ziemlich überrumpelt. Ja. Beim zweiten habe ich dann den ersten Schritt getan und dann schon. Nur dann war halt das Ding, da wurde mir von meiner eigenen Courage bange erstmal. Und dann meinte er auch diesen dummen Spruch wie, ich mag dich, aber ich will keine Beziehung. Dankeschön. Da warst du schon gegessen. Ja, dann haben wir noch ein paar Mal telefoniert und dann war das eigentlich erledigt. Was müsste denn das für ein Typ sein oder wie müsste der das machen, um dich zu knacken? Ich muss mal überlegen. Also ich glaube, er müsste sehr, sehr, sehr langsam an die Sache rangehen. Ja. Das denke ich schon. Er müsste dir auch die Initiative überlassen? Nee, weil ihr greife ich ja dann wahrscheinlich wieder nicht. Ja, ist klar, aber so, er müsste dir viel Freiraum Sachen geben. Ja, so meine ich das. Ja. Aber er müsste mir halt wirklich, wirklich zeigen, dass er richtig an mir interessiert ist. Aber ich denke mal, es scheitert auch sehr oft daran, dass ich mir denke, dass halt die Leute dann so auf cool machen und erstmal so unnahbar machen und dann denke ich mir halt direkt wieder, ja, was, der will ja nichts von mir. Also es muss auf jeden Fall eine Liebesbeziehung sein, die sich da ergibt bei dir. Und das ist die Voraussetzung, dass du eine sexuelle Erfahrung machst. Ja. Ne? So habe ich es jetzt verstanden. Ja. Und die müsste sich schon langsam ergeben, da müsste Vertrauen sein. Ja. Das müsste schon ein durchaus selbstbewusster Mann sein. Ja. Der sollte auch dominant sein, aber nicht zu dominant. Okay, ne? Den muss man, glaube ich, erstmal backen, kann das sein? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ja. Wie kommt es, dass du nicht sagst, okay, ich verlasse jetzt mal so diese romantische Straße von wegen große Liebe und erst Sex. Ich suche mir mal einfach so meine sexuelle Erfahrung mit einem coolen Typ, der geil aussieht. Ich will von dem auch nichts. Dass du den Standpunkt für dich auch so hast. Ich will gar keine Liebe mit dem. Ich will einfach nur mal einen guten Sex erleben. Ja, aber fürs erste Mal? Ja. Nee, das sollte dann schon ein bisschen jemand sein, den ich länger als 10 Minuten und über ein Bier kenne. Was machst du beruflich? Ich bin Mediengestalterin. Siehst du, auch so aus der Branche, ne? So ein bisschen, was wir hier machen. Das heißt, ja. du kommst mit vielen, vielen Leuten zusammen. Das stimmt. Ja. Bald hoffentlich noch mehr, ich fange nämlich bald an zu studieren. Ja. Ja. Na, da schauen wir mal dann, ne? Also Lara, mir ist noch gar nicht Angst und Bange um dich. Ich bin sicher, dass das bei dir hervorragend klappt, weil du eine tolle Ausstrahlung hast und das wird funktionieren. Ja, ich wollte einfach mal jetzt ein ganz anderes Thema da reinstreuen, die ganze Aktion. Und wenn das noch 1-2 Jahre dauert, ist es auch wurscht. Ja, aber und mit 25, das Ding ist ja bei den ganzen Sachen auch, dann kennt man jemanden, dann lernt man den kennen, dann ist man irgendwie in der ersten Situation, dann sagt man, ja, übrigens, ich bin noch Jungfrau, was ist denn das? Das finde ich völlig okay. Ja? Ja, finde ich toll. Also ich warum nicht? Toll finde ich das. Okay. Ja, fänd ich, ehrlich gesagt, wäre mir das lieber, wenn mir das jemand sagt, als wenn da jemand ist, ich habe schon 50 Männer flachgelegt. Hm. Weißt du? Ja. Also, nee, finde ich gut, das mal aus dem Standpunkt zu hören. Ja, also ich bin da ganz guter Dinge und das wird schon werden. Ja, alles klar, danke schön. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Rebecca, 21 Jahre, hallo. Hallo Domian. Hallo Rebecca. Erstmal bevor ich anfange, du bist wirklich ein super klasse Mann. Ja. Ich danke dir sehr herzlich, mach mich nur verlegen. Deine Show, die ist wirklich erst die beste, ja. Danke. Also wirklich, okay. Kein Problem, ne? Jetzt zum Sex. Ja. Und zum Sex lügen. Ja. Und zwar habe ich das Problem, ich entbinde in 2 Wochen. Oh. Ja. Oder jetzt irgendwann demnächst. Ja. Und habe dieses Kind gezeugt ohne Wissen dieses Vaters, ja. Ohne, ich habe nicht verstanden, ohne was? Ohne das Wissen von dem Vater, also dass ich praktisch nicht berühte. Du musst mal den Hörer stillhalten, irgendwie ist da eine arger Wackler in der Leitung. Ich hoffe, du warst immer zwischendurch mal weg. Also der Vater wusste nicht, dass er der Vater ist, oder wie? Doch, schon. Doch. Also, ich habe die Pille abgesetzt. Ja. Und er hat aber gedacht, ich habe die Pille genommen. Ah, verstehe. Und bin dann schwanger geworden. Ist es denn dein Freund wenigstens? Das ist mein Freund, ja. Ja, und ihr seid schon eine Weile zusammen? Seit circa 2 Jahren, ja. Ja, und so, jetzt hast du ihn ja belogen. Ja. Betrogen. Ja, betrogen. Na, betrogen, ja, belogen hast du ihn. Belogen habe ich ihn, ja. Und wie hat er jetzt darauf reagiert? Plötzlich warst du schwanger. Ja, wie gesagt, das war dann, ja, fast vor 9 Monaten habe ich ihm dann gesagt, dass ich schwanger bin. Ja. Er hat es eigentlich ganz positiv aufgefasst, muss ich sagen. Hast du denn gestanden und hast gesagt, wie das gekommen ist, wie das passiert ist? Ich habe ihm nach 1 Monat gestanden, dass ich ihn belogen habe. Ja. Dass ich die Pille abgesetzt habe vor 1/2 Jahr. Ja. Wie war seine Reaktion? Erst hat er nichts gesagt und ich habe aber dann gemerkt, dass es über Tage, über Wochen ihn schon sehr gewurmt hat, ja, weil er mich dann auch angefangen hat, schlecht zu behandeln und wir haben uns dann viel öfters gestritten und dann irgendwann kamen die Vorwürfe, du hast mein Leben zerstört und wieso hast du mich nicht gefragt und... Warum, gute Frage, warum hast du das gemacht? Warum hast du nicht versucht, wenn du schon, du wolltest unbedingt ein Kind haben? Ja. Warum hast du es nicht versucht, mit ihm zu klären, dass ihr euch gemeinsam hättet dafür entscheiden können? Ja, wir haben schon eigentlich über Familienplanung schon geredet. Mhm. Und er kommt aus dem Irak, ist seit 3,5 Jahren in Deutschland, hatte eine sehr, sehr schlechte Vergangenheit. Und für ihn war eigentlich klar, dass wir beide zusammenbleiben werden hier in Deutschland und zusammen glücklich werden. Ja. Und da war für mich eigentlich klar, dass wir eigentlich zusammenbleiben. Und vielleicht war es auch wirklich ein Stück weit, wollte ich ihn vielleicht damit binden. Ja, aber gab es denn vorher eine Krise, dass du irgendwie deshalb ihn noch näher an dich ranbinden wolltest? Ja, schon. schon auch. Es gab da schon ein paar Situationen. Klar haben wir uns auch mal gestritten und hatten uns auch schon mal getrennt und so, aber wenn ich denke schon, dass ich ihn dadurch finden wollte. Wenn du vor 9 Monaten gesagt hättest, pass mal auf, ich setze die Pille ab, ich möchte ein Kind haben, was hätte er denn da gesagt? Hätte er gesagt, nein, ich will es nicht? Ich glaube eher nicht, nee. Ah ja. Ich glaube, er hätte Nein gesagt. Also er wollte da zu dem Zeitpunkt noch kein Kind haben. Wir hatten darüber gesprochen, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt wollte er kein Kind sein. So, nun ist alles aufgeklärt, du hast gestanden, er war eine Weile wütend. Wie ist denn im Moment seine Gefühlslage? Hat er sich jetzt damit arrangiert und freut sich? Wir sind getrennt. Ihr seid getrennt? Sind getrennt. Oh weia. Seit 3 Monaten. Oh weia. Deshalb? Aus dem Grund. Aus dem Grund? Mhm. Oh weia. War es das wert? War es das wert? Kann man so nicht sagen. Ich ziehe die Frage zurück. Kann man jetzt nicht sagen. Du bist kurz vor der Geburt. Und jetzt weißt du, ob es wert war, schwanger zu werden, oder wie? Ja, ich meine, jetzt sich in wie du jetzt, sagen wir es anders, wie du es im Nachhinein jetzt beurteilst, dein eigenes Verhalten. Ja, es war schon, nein, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Mhm. Weil, wie gesagt, die Eltern jetzt nicht mehr da, ja. Mhm. Er hat sich aus dem Grund von mir getrennt. Andererseits, Rebecca, muss ich sagen, wenn ich so, solche Geschichten immer höre, dann war da auch einiges schon kaputt zwischen euch. Gut, du hast die Pille abgesetzt, ohne ihm das zu sagen. Finde ich auch blöd. Das ist blöd. Völlig. Wie hätte ich ihm nicht gesagt? Ja, nee, das finde ich auch nicht in Ordnung. Aber andererseits finde ich, da kann man dann aber auch drüber hinwegsehen. Das kann man auch verzeihen. Immerhin ist das jetzt euer gemeinsames Kind. Ist ja das. So, und wenn er dich wirklich immer noch sehr geliebt hätte, dann hätte der gesagt, okay, das war ein bisschen link, was du da gemacht hast, aber jetzt freuen wir uns gemeinsam. Ich hab's ihm gesagt und er war doch noch 7 Monate bei mir, das verstehe ich nicht. Ja, ja. Es ist ja erst 3 Monate her, ja? Ja. Und ich meine, wir haben auch jetzt noch Kontakt. Mhm. Er ruft mich jeden Tag an. Er zeigt mir eigentlich jetzt momentan, dass er Interesse hat am Kind. Er kommt, er baut Babybett auf, er kauft Kinderklamotten. Ja. Liebst du ihn denn noch? Würdest du ihn gern zurückhaben? Ich liebe ihn über alles. Über alles? Das ist meine erste große Liebe sozusagen. Und ich weiß auch, dass er mich liebt. Und warum ist er weg dann? Ich weiß es nicht, aber ich denke einfach so. Weil wenn er doch gar kein Interesse hätte, dann würde er sich doch überhaupt gar nicht melden. Dann würde er doch auch gar kein Interesse zeigen am Kind, aber er zeigt ja Interesse. Ja, aber das heißt doch nicht, dass er dich liebt. Das kann sein, dass da so Vatergefühle jetzt auch aufkommen in ihm. Er sagt, dass du mich liebst. Ja, warum ist er denn da nicht bei dir? Ja, er kommt auch ab und zu. Hältst du es für möglich, dass sich das Ganze nochmal wendet? Ich hoffe es, aber ich kann es nicht sagen. Wenn er erstmal den kleinen Wurm in der Hand hält, könnte es sein, dass er wieder zurück... Ich verstehe aber nicht sein Verhalten, dass er dann sich getrennt hat. Das verstehe ich auch nicht. Also er hat gesagt, ich trenne mich, ich gehe. Ne? Ja. Ne, so war's. Ja, schon irgendwie. Wir haben zusammen gewohnt, ja. Mhm. Und es war auch davor schon ein Streit da, ja, und das hat alles zusammengeführt, ja. So, nun könnte war man, auch ein Grund mit. Nun könnte man ja eigentlich sagen, da entsteht jetzt eigentlich eine kleine Familie, könnte da entstehen. Ja, ja. Du sagst, ich liebe ihn. Er sagt zu dir irgendwie auch, er liebt dich und da ist noch viel. Wäre es dann nicht vielleicht klug, wenn ihr euch mal mit einem professionellen Menschen zusammensetzen würdet? Ich weiß nicht, ob er das bereit wäre. Er ist eine sehr starke Charakterperson und... Egal, fragen kannst du ihn mal. Ich meine, es geht um ihn, es geht um dich, es geht um das Kind, es geht um eine Familie. Da sollte man doch alles versuchen. Er ist auch noch ziemlich jung, ja. Er ist auch erst 23. Ja. Und ich weiß, dass er jetzt eine Freundin hat. Ach so. Ich kann... Das wird ja immer doller. Das bedeutet für mich nichts, weil ich ganz genau weiß, weil er ganz genau selber zu mir auch sagt, dass er mit diesen Frauen eigentlich nur Sex hat, ja. Mhm. Er liebt diese Frauen nicht. Also, ich würde mal sagen, du stehst kurz vor der Niederkunft, ne? Sagst du, in 2 Wochen oder das könnte schon eher sein. Da kann man jetzt nicht großartig mit Therapien und Beratung was anfangen. Jetzt kriegst du erstmal gesund dein Kind, das alles gut in die Bühne läuft. Und vielleicht wendet sich das Blatt ja wirklich, wenn er dann das Kind sieht. Vielleicht emotionalisiert ihn das so sehr und vielleicht kommt dann eure Beziehung auch wieder in Schwung. Ja, ich meine, auch wenn er wirklich nicht für mich interessieren würde, dann würde er auch nicht ständig kommen, würde mich anrufen und würde nachts vor meiner Türe stehen und solche Sachen, ja. Mhm. So, und wenn es nach ein paar Monaten immer noch irgendwie so seltsam ist, so nebulös, dann kannst du ja immer noch überlegen, ihm das mal vorzuschlagen, ob ihr euch gemeinsam mal beraten lasst. Mhm. So würde ich jetzt vorgehen, Rebecca. Ja, ich muss schauen. Ja. Zum Beispiel, jetzt hat er vorher angerufen. Ja. Er sucht, dass er nachher kommt. Ja. Ja. Ja. Ich meine, er kommt dann, ja. Ja. Wir sitzen dann hier, wir landen dann nachher zusammen im Bett, so wie es immer endet. Ja. Verstehst? Ja. Und er geht dann am nächsten Tag und dann, ich weiß nicht, das ist so komisch irgendwie, wenn er doch nichts von mir will, dann soll er doch wegbleiben und nicht dauernd kommen. Irgendwas ist da wirklich sehr, sehr seltsam. Oder? Ist doch so. Ja. Finde ich auch. Also ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal jetzt super, super viel Glück und alles Gute. Ja, auf, dass danke. Alles wirklich prima läuft und hoffe, dass ihr euch dann wiederfindet, ihr beiden. Ich wünsche es euch von Herzen. Also. Alles Liebe, alles Gute. Domian, tschüss, tschüss, Rebecca. Ciao. So, ihr Lieben, wir haben 1.50 Uhr gleich. Das ist doch eine wunderbare Zeit für unsere Birte. Und Birte ist 51. Hallo, Birte. Hallo. Yo. Birte. Na? Na? Was? Ich häng seit 50 Minuten in der Leitung. Das ist Wahnsinn. Hast aber eine tiefe Stimme. Ja. Sag ich mal so. Ja. Ja. Ist auch okay. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass hier Birte steht, dann hätte ich jetzt gedacht, ist vielleicht nicht Birte. Aber es ist Birte. Thema Sexlügen. Warum sollte ich was anderes sagen als es? Nein. Ich sag nur, wie es mir so auffällt hier. Ja, Thema Sexlügen. Ja. Also ich denke, man könnte das bezeichnen als Eigenlüge. Ja. Und zwar, ich bin eigentlich eine Domina. Was heißt eigentlich? Ich bin eine Domina. Ja. Also nicht professionell, sondern privat. Ja. Und lebe das seit vielen, vielen Jahren auch aus. Aber ich habe eine devote Fantasie, die also immer stärker wird. Mhm. Und diese Fantasie dreht sich darum, dass eine oder mehrere Männer sich mit mir, also mich sozusagen überfallen. Mhm. Die sind maskiert, die haben Regenkleidung an, Regenmäntel, sowas in der Art. Mhm. Und zwingen mich sozusagen zum Verkehr. Mhm. Also zum Oralverkehr, eventuell auch zum Geschlechtsverkehr. Ja. Aber die machen das nicht also durch, wie soll ich sagen, durch Schlagen oder sowas, ja. Sondern dass sie mir meine Atemluft nehmen, ne? Mhm. Zum Beispiel mit einer Kapuze oder so, ne? Ist schon eine heftige Richtung, ne, die Fantasie. Ich bin ein heftiges Mädchen, ja. Mag ich auch. Ein heftiges Mädchen, ja. Nee, weißt du, was ich so also finde? Ich unterbreche mal eben immer weiter in die Fantasie einsteigen. Wenn du sagst, dass du privat eine Domina bist. Ja. Eine dominante Person. Ja. Die immer sagt, wo es angeht, in Sachen Sex. Ich bin generell dominant. Du bist generell dominant. Das heißt aber nicht, dass ich dem anderen nicht irgendwie, also ich bin auch sehr liebevoll. Ja. Das ist beides. Hör mal, ich muss dich jetzt nochmal fragen, bitte nimm es mir nicht übel. Bist du ein transsexueller Mensch? Ja. Aha, da haben wir es nämlich. Obwohl das... Nein, weil die Stimme, die macht mich ganz, ganz, ganz kirre. Ich denke, das kann doch keine Frauenstimme sein. Also, obwohl das eigentlich so nicht stimmt, denn ich bin den Weg komplett zu Ende gegangen. Du bist operiert. Ich bin operiert. Ja. Okay, dann war nur eine Frage für mich, dass mir das klar. Warum ist das so wichtig? Überhaupt nicht wichtig, ich will es nur mal wissen. Ich kann ja fragen. Also generell ein dominanter Mensch, eine dominante Frau. Ja. Dann, darauf wollte ich jetzt gerade hinaus, dann finde ich das ganz irre, dass du so eine Fantasie hast, die alles völlig umkippt. Das finde ich gar nicht. Nee. Das liegt, ich denke, es liegt daran, dass, was heißt ich denke, ich weiß, dass es daran liegt, es muss immer ein Ausgleich stattfinden. Ja. Warst du dein Leben lang dominant? Ich habe in jungen Jahren, in meiner Ehe, war ich eher so der devote Typ. Mhm. Ah ja. Und das ist dann umgekippt. Durch die Angleichungsoperation? Also das ging schon vorher los. Ah, ja. Ne? Also als ich wusste, was mit mir los ist, ja. Das war eine ziemlich heftige Geschichte. Ja. Das hat sehr lange gedauert, bis ich begriff, was eigentlich angesagt ist. Glaube ich. Und als ich das begriff, habe ich einen Durchmarsch gemacht. Ja. Und da merkte ich, dass insgesamt ich sehr dominant bin. Dominant darf man sich nicht vorstellen, dass ich jetzt andere Leute maßregle. Gar nicht. Nein, eine starke Persönlichkeit. Starke Persönlichkeit, Ausstrahlung, diese Richtung. So, im normalen Leben und in der Sexualität, denn aber schon dominant. Ja. Gewesen, ja. Ja. Du sagst Domina, ist völlig klar. So, jetzt gehen wir nochmal zurück in die Fantasie. Du möchtest, von mehreren Typen sexuell gebraucht werden, sagen wir mal so ganz vulgär und dreckig. Ja. Das ist halt deine Fantasie. Die haben Kapuzen auf und die nehmen dir währenddessen so ein bisschen die Luft. Vorher. Vorher. Weil gleichzeitig geht ja nicht, weil dann könnten sie ja nicht meinen Mund benutzen. Stimmt, ich habe jetzt gleich genau... Das ist nicht machbar. Ja. Aber, also aber immer, ich sag mal, dabei werde ich vielleicht auch vorher geknebelt. Im Prinzip ist es ein Austausch des Knebels, ne? Ja. So stelle ich mir das vor. Wobei es natürlich wirklich eine gefährliche Spielart der Sexualität ist. So, und da sind wir am Punkt. Mhm. Es ist eine gefährliche Spielart. Mhm. Ich versuche seit längerem solche Menschen zu finden. Um das mal zu erleben. Mhm. Aber ich will natürlich, also das hat nichts mit... Aber du möchtest es gerne auch überleben, das Ganze. Ich würde das gerne häufiger erleben und demzufolge auch dann immer überleben. Ja. Es geht um Lust. Na klar. Du könntest aber... Es hat sich noch keiner gefunden. Es hat sich keiner gefunden, dem ich vertraue. Verstehe. Bist du, nur um das noch abzuklären, bist du in einer Beziehung zurzeit? Nein, aber ich habe, es gibt zwei Männer, die sich sehr um mich bemühen derzeit. Ja, die wissen von dieser Fantasie aber auch nichts. Nein. Nein, niemand. Das liegt aber daran, dass diese beiden Männer devot sind. Ja, ja. Gehe ich davon aus überhaupt, dass niemand weiß, dass du die starke, die wirklich selbstbewusste Birte solche Fantasien hat? Das weiß niemand. Meine beste Freundin weiß. Die beste Freundin weiß. Mhm. So, du hast bisher noch niemanden gefunden, mit dem du das hättest machen können, weil du dem nicht vertraust. Ja. Nun könnte man ja mal sagen, ich sage es mal ganz, ganz naiv, du könntest ja erstmal auf Sparflamme das versuchen, dass du diese Luftentzugsnummer rausnimmst, aber alles andere erstmal mit dir machen lässt. Ich brauch das. Du brauchst die Luftnummer. Mhm. Wie, komische Fantasie, wie kommt das? Ja, das ist so, dass ich diese Sexualität seit Jugend an lebe. Mit mir selbst. Ach so. Ach so. Das heißt, du hast Selbstbefriedigung, indem du dich immer wieder ein bisschen erstickst dabei. Ja, könnte man so nennen, ja. Ich kenne diese Spielart und weiß wirklich, wie gefährlich die ist. Und es gibt auch schlimme Geschichten, wo Menschen dabei umgekommen sind. Sie ist nur dann gefährlich, wenn einer der Partner durchdreht. Ja, sie kann aber auch gefährlich sein, wenn man alleine ist und es nicht richtig macht und dann ist man tot. Ja, ich lebe noch. Du lebst, ja, Gott sei Dank. Deswegen möchte ich, obwohl es mich gerade brennend interessiert, wie du das machst, möchte ich das eigentlich nicht hier besprechen, weil es doch vielleicht den einen oder anderen Nachahmer gibt und ich finde, irgendwo muss auch eine Grenze sein. Das ist sehr, sehr gefährlich. Ja, deswegen. Also gefährlich ist es dann, wenn derjenige sich nicht einfühlen kann. Mhm. Das ist nämlich vielleicht, das ist vielleicht die Krux an der Geschichte, dass die Leute sich nicht, wenn man so etwas macht, ich mache es ja auch mit anderen. Ich wollte gerade fragen, bist du erfahren in der aktiven Rolle? In beiden, ja. Also mit mir selbst. Mit dir selbst in der passiven, aber... Ja, geht ja nicht anders. Ja, genau. Aber aktiv geht ja nicht. Aktiv mit anderen Menschen. Mhm. Aber du würdest nur gerne auch mal ganz anders das erfahren, nämlich du in der passiven Rolle mit anderen Menschen. Ja. So war das, ne? Ja. Wie sucht man solche Leute? Wie geht das? Durch Anzeigen. Aber das ist schwierig, ne? Du sagst, man braucht Vertrauen zu denen. Wie? Da melden sich schon Leute, aber es ist, wie gesagt... Du legst ja quasi dein Leben dann in die Hände von diesen Leuten. Kann man das jetzt so pathetisch sagen? Ja, so sehe ich es nicht, weil die Lust ja dabei schon die Rolle spielt. Aber wenn die irgendwelche Fehler machen, kann es sein, dass ich habe keine Lust, da irgendwie Schaden zu erleiden. Gibt es denn, damit wir jetzt nicht zu hypothetisch reden, gäbe es denn einen Moment, wo du selbst noch das Ruder in die Hand nehmen könntest und sagst, Schluss, oder gibst du dich dann wirklich voll in die Hände eines anderen? Ja, das hängt vom Vertrauen ab, ne? Mhm. Ich möchte mich schon in die Hände des anderen voll und ganz begeben. Also das ist wahrscheinlich für dich auch der höchste Thrill, ne? Je mehr du dich hingeben kannst, desto lustvoller für dich. Ja. Ja, verstehe. Ja. Mhm. Ja. Interessant. Interessant. Wie lange suchst du jetzt schon? Seit ungefähr 2 Jahren. Mhm. Und noch keinen gefunden, wo du sagst, hundertprozentig, das mache ich. Richtig. Aber das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Ja. Mhm. können wir dir natürlich nicht bei helfen. Wie schade. Aber ich wünsche dir, dass du jemanden findest, aber ich wünsche dir auch, dass du jemanden Gutes findest, dass da niemand Schaden von, ja. vor allem du keinen Schaden davon trägst. Ja. Denn ich möchte gerne noch einige Male mit dir sprechen. Tatsächlich? Ja, das fand ich sehr interessant, das ist leider gleich die Sendung vorbei. Ja, nun, wenn ich 50 Minuten, was soll ich machen? Ja, aber wir haben immerhin fast 10 Minuten gesprochen, das ist auch richtig, viel. Ja. Wie nennt man diese, gibt es dafür einen Oberbegriff für diese Sexualität, die du da dir erwünscht? Nö. Nee, gibt's nicht, ne? Nö. Bizarrfetischismus, oder weiß ich nicht. Bizarrfetischismus. Ja, vielleicht. Liebe Birte, du Rasseweib, ich danke für deinen Anruf und wünsche alles Gute und viel Erfolg. Tschüss. Okay, ciao. In der Technik Malte E-Mails und das war unsere Sendung Sexlügen. Morgen sind wir wieder da mit einer freien Themensendung. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen. Tschüss.